Zwölftes Kapitel. Das Wort Freiheit, das auf verschiedene Weise ausgelegt werden kann, wird von uns wie folgt aufgefasst. Freiheit ist das Recht zu tun, was die Gesetze erlauben. Diese Auslegung des Wortes wird uns zur gegebenen Zeit dienen, denn alle Freiheit wird in unserer Hand sein, seitdem die Gesetze nur das abschaffen oder einführen, was nach dem vorerwähnten Plane für uns wünschenswert ist. Erstens. Mit der Presse werden wir in folgender Weise verfahren. Welche Rolle spielt die Presse heutzutage? Sie dient zur Aufreizung und Entflammung der Volksleidenschaften, die wir für unsere Zwecke brauchen. Sie ist oft schal, ungerecht, verlogen und der größte Teil der Öffentlichkeit hat nicht die geringste Ahnung, wem die Presse in Wirklichkeit dient. Wir werden sie satteln und mit straffen Zaume zügeln. Wir werden dasselbe auch mit allen anderen Erzeugnissen der Druckpresse tun. Denn was würde es uns nützen, die Angriffe der Presse zu verhüten, wenn wir andererseits die Zielscheibe von Schmähschriften und Büchern bleiben? Die Erzeugnisse der öffentlichen Meinung, deren Überwachung uns heute eine Quelle von Lasten ist, werden wir in eine besondere Einnahmequelle des Staates verwandeln. Wir werden eine besondere Steuer dafür einführen und die Hinterlegung von Sicherheitsgeldern verlangen, bevor wir die Gründung irgendeines Blattes oder einer Druckerei gestatten. Das wird unsere Regierung gegen jeden Angriff seitens der Presse sichern. Denn jeden Versuch, uns anzugreifen, wenn er überhaupt noch möglich sein sollte, werden wir mit hohen Geldstrafen belegen. Solche Maßnahmen wie Stempelsteuern, Hinterlegung von Sicherheitsgebühren und Geldstrafen werden der Regierung große Einnahmen verschaffen. Es ist ja wahr, dass Parteiblätter um ihrer Interessen willen kein Geld sparen, aber diese werden wir bei dem zweiten Angriff auf uns verbieten. Niemand wird uns ungestraft den Nimbus unserer Regierungsunfehlbarkeit antasten. Den Vorwand zum Verbot einer Veröffentlichung werden wir in der Behauptung finden, dass wir die Beunruhigung der öffentlichen Meinung verhüten müssten. Ich bitte Sie aber zu beachten, dass unter den Blättern, die uns angreifen, auch solche sein werden, die wir selbst gegründet haben. Aber diese werden ausschließlich solche Punkte angreifen, die wir bereits zur Änderung bestimmt hatten. Keine einzige Ankündigung wird ohne unsere Kontrolle in die Öffentlichkeit gelangen. Das wird ja auch schon jetzt erreicht, insofern, als die Nachrichten aus aller Welt in einigen wenigen Agenturen zusammenlaufen. Diese Agenturen werden von uns bereits kontrolliert und lassen nur das in die Öffentlichkeit gelangen, was wir gutheißen. Wenn wir es schon jetzt ermöglicht haben, die Gedankenwelt der Nichtjuden so zu beherrschen, dass sie alle ahnungslos die Ereignisse der Welt durch die gefärbten Brillen sehen, die wir ihnen aufgesetzt haben, wenn es schon jetzt keinen Staat mehr gibt, in dem die Dummheit der Goyim uns nicht alle Staatsgeheimnisse offenbart, was wird dann unsere Lage sein, wenn wir die anerkannten Oberherren der Welt sind und unser König aller Welt gebietet? Wir wollen zur Zukunft der Druckpresse zurückkehren. Jeder, der gern Verleger, Bücherwart oder Drucker sein will, muss sich mit den betreffenden Diplomen versehen, die ihm im Falle eines Vergehens sofort entzogen werden. Durch solche Maßnahmen wird das Instrument des Denkens zum Erziehungsmittel in der Hand unserer Regierung. Sie wird nicht länger erlauben, dass die Massen des Volkes irregeführt werden durch Fantasien über die Segnungen des Fortschrittes. Wer von uns wüsste nicht, dass diese sagenhaften Segnungen die unmittelbaren Wege zu den törichten Einbildungen sind, welche dann die anarchistischen Verhältnisse der Menschen untereinander und gegen die Obrigkeit erzeugen? Denn der Fortschritt oder vielmehr der Gedanke des Fortschrittes hat den Begriff der Selbstständigkeit in jeder Beziehung eingeführt, aber versäumt, ihre Grenzen zu bestimmen. Alle sogenannten Liberalen sind Anarchisten, wenn nicht in der Tat, so doch bis zu einem gewissen Grade im Denken. Alle jagen sie hinter Trugbildern der Freiheit her und verfallen todsicher der Zügellosigkeit, das heißt der Anarchie, des Widerspruchs um seiner selbst willen. Wir kehren zur periodischen Presse zurück. Wir werden ihr wie allem Gedruckten Stempelsteuern auferlegen und die Hinterlegung von Sicherheitsgeldern fordern. Bücher von weniger als 30 Bogen zahlen das Doppelte.

Tatsachen oder deren Gegenteil zu veröffentlichen, je nachdem, ob sie gut oder schlecht aufgenommen werden. Wir werden immer erst vorsichtig den Grund untersuchen, bevor wir ihn beschreiten. Wir werden einen sicheren Sieg über unsere Gegner erringen, wenn sie keine Zeitung mehr zu ihrer Verfügung haben werden, in denen sie ihre Ansichten verfechten können. Wir werden sie nicht einmal zu widerlegen brauchen oder höchstens ganz oberflächlich. Probeschüsse, die wir im Falle der Not in der dritten Reihe unserer Presse abfeuern, werden wir in den halboffiziellen Blättern nachdrücklich widerlegen. Drittens. Es gibt sogar heute schon Formen, um nur die französische Presse zu nennen, welche die freimaurerische Losung vertreten, alle Blätter haben das Berufsgeheimnis zu wahren. Gleich den Auguren der Alten wird niemand das Geheimnis seiner Nachrichtenquellen preisgeben, wenn er nicht dazu gezwungen ist, sie zu nennen. Kein Zeitungsschreiber wird es wagen, diese Geheimnisse zu verraten, denn niemand wird zur praktischen Schriftstellerei zugelassen, wenn seine Vergangenheit nicht irgendwo eine wunde Stelle hat. Diese schwachen Stellen würden sofort enthüllt werden. Solange sie das Geheimnis weniger bleiben, lockt das Ansehen der Zeitungsschreiber die Mehrheit des Landes an. Der Pöbel folgt ihm mit Begeisterung. Unsere Berechnungen werden besonders auf die Provinzen ausgedehnt. Es ist für uns unerlässlich, Hoffnungen und Wünsche in ihnen zu erwecken, die sich gegen die Städte wenden. Den Städten werden wir das so darlegen, als ob diese Bewegung eine unabhängige wäre, während sie natürlich von uns gemacht wird. Wir müssen es erreichen, dass die Städte sich von der Provinzmeinung der Nation bedrängt fühlen, bis zu der Zeit, da wir die Macht ganz besitzen werden. Wir müssen verhindern, dass die Städte im entscheidenden Augenblicke ausschlaggebend sind, indem wir sie vor vollendete Tatsachen stellen, die von der Mehrheit der Provinzen bereits anerkannt worden sind. Während der Übergangszeit der neuen Regierung bis zur vollen Oberherrschaft dürfen wir es nicht zulassen, dass in der Presse irgendeine öffentliche Unredlichkeit enthüllt wird. Man muss glauben, die neue Regierung befriedige jedermann so vollkommen, dass selbst die Verbrechen aufgehört haben. Fälle von Verbrechen sollten nur ihrem Opfer und den betreffenden Zeugen bekannt werden, niemandem sonst.